Soll ich euch was sagen? Ja. Yeah. Zehn Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns war? Nein. Nee. Der Arti? Ihr habt jetzt vielleicht vom Artin schon gehört. Der macht ja jetzt seinen eigenen Podcast, diese Blind Facts, wo man erfährt darüber, wie das so ist, als blinder Mensch zu leben. Und der ist derjenige, der uns, tada, in Winamp hört. Ich saß irgendwann neben ihm und frag, Moment, ist das Winamp? Und er so, ja, ihr hört alles damit. Du bist derjenige, Und dann habe ich ihm gleich erzählt, dass ich kürzlich gelesen habe, dass Winamp weiterentwickelt wird oder neu gestartet wird. Hat er auch erzählt, warum hat er es? Hat sich sehr gefreut, hat gesagt, ach cool, das benutzt er seit Jahren, er steht da total drauf, super. Ja, aber hat es irgendwie eine besonders gute Unterstützung für Leute mit irgendwie Sehbehinderung? Oder nö, ich glaube, es ist halt einfach, Grund? Ich glaube, es ist einfach, I'm used to it. Also, weil die geilen Skins können es ja dann in dem Fall nicht sein. Nö, also der hat auch noch das Original Standard Winamp-Aussehen drauf. Ja, aber also, wie, was wiederum verstehe ich. Also, wie funktioniert denn das tatsächlich? Hat er dann Audiohinweise? Kann er anmachen. Wie bedient man denn das? In der Regel kannst du dir aber eigentlich vorstellen, der tappt einfach immer durch alle Bildschirmelemente durch und hat vor sich so eine kleine Braille-Zeile, die einfach die ganze Zeit mit umspringt. Ah, okay. Und je nachdem, wie er in welchem Programm zurechtkommt, macht er manchmal auch diese Audio-Cues an, die ihnen dann eben so Hinweise geben, welche Elemente er gerade hat. Und es ist echt atemraubend, ja trotzdem atemraubend, klar. Und für das ungeübte Ohr eine reine Kakophonie, was der da in dem Moment hört, weil der hat einfach diese Sprachausgabe auf so absurd schnell gedreht, dass der halt ganz schnell erfasst, was da so alles passiert in seinem User-Interface, dass du daneben sitzt und dir denkst so, was sagt dieser Rechner gerade? Ja, der liest mir alle Elemente vor. Und ich war irgendwann mega aufmerksam und denk mir, der hat irgendwann da dieses eine Wort vorgelesen, aber den Rest habe ich schon nicht mehr verstanden, weil der so unglaublich schnell redet. Ja, aber wer dazu mehr wissen will, da gibt es auch eine tolle Folge von Nürnberg und so mit einem ehemaligen Kollegen von mir, also gleiche Firma-Kollege, der ebenfalls blind ist und der ist Softwareentwickler und der schließt mal sein Handy an und lässt das mal rattern. Das ist sehr abenteuerlich. Bin ich eigentlich der Einzige, der bis hierhin der Meinung war, dass du einfach Martin bisher immer falsch geschrieben hast? Nein. Plus nee, eins. Okay. Nein, er heißt. Ich habe noch Artin. Nie Artin gehört. Das ist ungefähr wie neulich unser Stunt-Mensch, der auch eine etwas ungewöhnliche Aussprache des Namens hatte. Anim statt Arnim. Ah. Und ich habe da ein wenig ein Déjà-vu. Ja, und vor allem kurz zuvor habe ich ja einen genau solch genannten Podcast-Kollegen beim Podstock kennengelernt. Also bei mir im Gleitschirmkurs war jetzt die Tage einer, der hieß Guntram. Das ist mir auch noch nie in freier Wildbahn begegnet. Das kenne ich nur aus japanischen Animes. Da gibt es auch Gundam. Gundam. Gundam und Gangnam. Ja, aber wie schön. Vielleicht begegnet ihr uns heute auch was Neues in der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es nämlich 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und ob wir sie erraten oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Beziehungsweise, das sagt uns in dem Fall Dominik. Und ob ihr wirklich richtig steht. Ich würde ultra abfeiern, wenn es irgendwo da draußen einen Omi-Nick geben würde. also du könntest hier noch Anstrengungen betreiben, einen Sohn in die Welt zu setzen. Das würde mich interessieren, ob das durchgeht, weil es gibt ja doch recht enge Regeln, was die Benennung von Kindern angeht in Deutschland. Ja. Wenn du einfach von bestehenden Vornamen einen Buchstaben weglässt, ob da tendenziell alles durchgeht, was du haben. Aber ich glaube, du könntest dich darauf berufen, dass Dominik ein türkischer Name ist. Dominik? Ich glaube schon. Echt? Also das würde jetzt ziemlich sicher durchgehen, weil ich glaube, das ist nicht absurd genug, als dass das einer bremst. Also falls jemand Fachwissen zu diesem Themenkomplex hat, dann bitte her damit. Ja. Aber ich stelle mir gerade jemanden vor, der Nick heißt und auf Weltreise geht und dann einen Blog hat, das Omni-Nick heißt. Das finde ich auch der schön. Der folgende zu erratende Mensch wurde... Es ist ein Mann. Der Dominik hat sich verquatscht fast. Wurde präsentiert zu erratende von... Mensch, habe ich gesagt. Ja, aber du wolltest Mann sagen. Käse, lieber Käse. Das habe ich im Gefühl. Denn nur Käse, lieber Käse, hat den Käse im Leberkäse. Nein. Der Matthias hat uns nämlich geschickt. Oh, danke schön, Matthias. Ich lese kurz vor und an einer Stelle, Philipp, wirst du vor Vergnügen mit der Zunge schnalzen. Ich bin gespannt, ich freue mich jetzt schon. Lieber Lord Dominik, wie schön. Ich freue mich jetzt schon für Lord Dominik. Sag mal, hast du was eingeworfen? Nein. Alles gut. Ich freue mich lieber gesagt. Nur. Ich freue mich Hund nur. Mit einem aufstehenden Schwanz. lieber Lord Dominik, hier ein Themenvorschlag zu einer heiteren Runde. A, die Kurzform von A. Es ist immer noch nicht der Part. Bitte erkläre zu Beginn der Folge kurz die Regeln, ja. Falls sie jemand noch nicht kennt. Ich überspringe kurz. Dieser Mann ist großartig. Ich höre die Podcasts gerade zum zweiten Mal durch, manchmal während des Einschlafens. Dann hast du es ja nicht komplett durchgehört, also bitte auch gerne ein drittes Mal, dass du auch keine Sekunde verpasst. Zweites PS, darf ich noch jemanden grüßen? Grüße an deinen Arbeitskollegen bzw. meinen Bruder Caligula, der mir euren geilen Podcast empfohlen hat. Also das Adjektiv geil ist ja bisweilen zwiespältig zu gebrauchen, aber ich denke, in dem Fall ist es absolut gerechtfertigt. Aha. Aber das ist dein Arbeitskollege? Nein, das ist der Bruder. Ja, aber Caligula meine ich. Der Caligula ist mein Arbeitskollege. Der hat irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen oder ein Review, glaube ich. Ne? Und soll ich dir was sagen? So The Circle of Life-mäßig schließt sich das jetzt fast wieder an die Anfangsdiskussion, weil Artins Radio, wo er auch seinen Podcast veröffentlicht, heißt geilfm.de. Ach, Schmarrn. Ja. Ich sehe schon, heute ist das Universum wieder im Einklang. Ja, aber hallo. Ich beginne. Erstens, ich wurde am 16. Februar 1941 geboren. 1641. Nein, 1941. 1941, Entschuldigung. Es ist 1941. James Dean. Nein. Boah, 41. Aber das könnte sogar hinkommen. Guter ja, hallo, ich gebe oft schlechtere Tipps ab. Meine Schwester hat am 16. Februar übrigens Geburtstag. Die lebt noch, hoffe ich. Aber nicht 1941. Also wäre jetzt so 77 Jahre alt. Neil Diamond, aber ich glaube, der lebt noch. Neil Diamond lebt noch. Ja, und Karl Dahl doch auch, oder? Ja, Karl Dahl müsste. Ja. Was für eine illustre Runde. Ja, ja? Neil Diamond, Karl Dahl. Ja, ich überlege gerade, wer so um die Zeit geboren ist oder so, aber sonst. Pff. Ja, ich meine, Karl Dahl wäre vor allen Dingen auch extrem witzig mit dem zweiten Hinweis. Nach mir sind viele Straßen und Plätze benannt. Außerdem wurde ich zum Ehrenbürger der Stadt Lima in Peru, da soll es übrigens sehr schön sein, habe ich gehört, und Nezahualcoyotl in Mexiko. Und nein, das spricht mir nicht so aus. Boah. Könnte jetzt entweder irgendeine Persönlichkeit sein, die eher positiv in Erinnerung bleibt, oder tatsächlich ein Diktator, der sozusagen zu irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen gemäßigter war und dann da Ehrenbürger wurde und wenn da so viele Straßen nach ihm benannt sind, sozusagen, naja, weil er das halt selber tut. Ja, das sind zwei Möglichkeiten, die stimmen könnten. Es könnte natürlich auch ein Profisportler sein. Ja, ich glaube dann. Schauspieler. Ja, dann fände ich, wäre aber die Auswahl der Ehrungen nicht so wirr. Wirkt ein bisschen random, ja. Ja. Vielleicht kommen wir mal weiter. Aber ja, auch interessant dadurch. Hinweis Nummer 3. Ich war 4-mal verheiratet und hatte 5 eheliche Kinder. Wow. 4-mal verheiratet. Mir würde einer einfallen, den ich aber noch auf meiner Liste für eine A-Folge habe. Den will ich jetzt nicht verballern, weil ich glaube, der ist es nicht. Ich möchte nicht lösen. Nee, ich muss leider auch noch passen. Ja, der nächste Hinweis wurde aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, Pitens genannt. Ich möchte aber doch einfach als viertens das Ganze deklarieren. Ja, weil es klar, weil es nach 3 kommt. Ja, schon klar, doch. Aber ist dafür gab es 7 nicht. Ist irgendwie, ja. Oh, okay. Ich mag es. 1978 gelang mir die Entführung einer berühmten Persönlichkeit. Das war weder mein erstes noch mein letztes Verbrechen. What? Die Entführung einer berühmten Persönlichkeit. Es ist Karl Dahl. Also reden wir wirklich von Persönlichkeit oder ist es eher so, keine Ahnung, eine Statue oder Was ist ein seelenloser Stahlbolzen? Ja, oh, zum Beispiel. Ein schönes Simpsons-Zitat. Nein, es ist tatsächlich eine Person, die du kennst. Die ich kenne? Ja. Persönlich? Mein Nachbar. Nicht persönlich. Persönlich wäre ich einigermaßen überrascht. Hm. Huh. Bekannter Entführer für 200, bitte. Wir haben 100 Leute gefragt. Von wem wollen sie sich hier entführen lassen? Platz 1. Fünftens. Ich wurde verdächtigt, für 2 Terroranschläge verantwortlich zu sein. Nach US-amerikanischen Angaben schmuggelte ich außerdem Waffen an die Taliban. An die Taliban. Boah, befällt mir den USA in Ungnade. Aber ist schon verstorben. Boah. Jetzt habe ich gerade überlegt, nee, der Anführer von dieser einen Sekte in Japan, das passt überhaupt nicht. Ansonsten fällt mir jetzt noch Kim Jong-il ein. Ding, ding, ding, ding, ding. Oh, ach Quatsch. Der Herr Weißmann hat es heute mit 5 Hinweisen. Das ist ja sehr interessant. Wann ich jetzt auch? Aber ich würde mal in den Raum stellen, dass ihr es mit Hinweis Nummer 6 auf jeden Fall gewusst hättet. Ja. Mein Vater klaute im Jahr 1974 genau 1000 Autos aus Schweden. Ich konnte nie zur höchsten Position in der Organisation meines Vaters aufsteigen, weil mein Vater dies stets bekleidete. Es ist so, dass der Kim Il-sung hat offiziell Autos aus Schweden gekauft, aber hat die nie bezahlt. Und seitdem schicken die Schweden jedes Jahr eine Rechnung über 1000 Volvos. Da haben wir noch nie eine Antwort gekriegt. Ist das absurd? Kennt ihr die Story nicht? Nein! Die ist hervorragend. Das ist ja fantastisch. Ich meine, wie geil muss denn das sein, wenn Volvo einfach jedes Jahr eine Rechnung über 1000 Autos nach Nordkorea schickt? Nee, vor allem, stell dir vor, du bist der eine Typ, der dafür eingestellt ist, das Geld einzutreiben. Und du so, ja, ey, Leute, wollen wir einfach. Nein, sie schreiben da eine Rechnung. Wenn sie das Geld einbringen, dann werden sie befördert. Mhm, voll gut. Das ist jetzt fast ein bisschen schade, dass du es vorher erraten hast, weil dann wäre der vielleicht gar nicht hier drauf gekommen. Nee, tatsächlich, darüber wäre ich nicht drauf gekommen. Verdammt. Definitiv nicht. Aber sein Daddy, der Kim Il-sung, das war der Gründervater Nordkoreas, mhm, und der wurde 1979 zu seinem Tode zum ewigen Präsidenten ernannt. Ah. Also dieser Kim Il-sung ist nach seinem Tod immer noch der ewige Präsident Nordkoreas. Und dadurch kann Kim Jong-il niemals zum Präsidenten aufsteigen und der Kim Il-sung quasi, der jetzt aktuell ist, ja, auch nicht. Jong-un. Ja, Jong-un, Entschuldigung. Ja, ja. Und der Kim Jong-il ist quasi wenigstens 2012, als er gestorben ist, posthum zum ewigen Generalsekretär ernannt worden. Was für alle Ewigkeit jetzt nicht gleich glamourös klingt. Persönlich. Nee. Ich finde Generalsekretär. Ich finde Generalsekretär klingt einfach an sich sehr unglamourös. Also, nur namensmäßig, ne? Also, was da immer macht. Du musst schon in der Behörde bedeutet, sein, um das zu schätzen zu wissen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also, beim spätestens jetzt wäre es, glaube ich, aber klar gewesen. Ich bin ein Naturtalent im Golf. Mir gelang einmal in einer einzigen Runde Golf 11 Asse. Auf 18 Löcher hatte nur 11 Mal abschlagen müssen und also es gab 18 Hole-in-Ones. Ich glaube, das ist Maurice Flitcroft. Ja, genau. Ich glaube, Ass soll in dem Fall ein Hole-in-One sein. Ja, ja, glaube ich auch. Genau. Und die Chance bei einer Runde Golf 2 Hole-in-One zu schlagen, also 2 nur, liegt bei 1 zu 67 Millionen. Und die einen Sechser im Lotto zu finden haben, ist irgendwie 1 zu 14 Millionen. Lotto, ja, aber die Chance. Kurze Frage, 2 direkt hintereinander oder 2 in einem Spiel? In einer Runde 2. Nein, auf 18 okay, Löcher 2. Hintereinander. Okay, also nicht hintereinander, sondern allein überhaupt glaub, in einem ist Spiel. Eh eine okay, sehr theoretische Berechnung. Ja, ja, weil selbst für diese Chance musst du ja, glaube ich, zumindest mal so einen Ball irgendwo vom Tee kriegen. Das ist ja nächste, auch nicht eben. Der nächste gegeben. Hinweis ist mein absoluter Lieblingshinweis. Ich habe noch nie gekackt. Vielleicht zündete ich deshalb 2006 meine erste Atombombe. Also nach offiziellen Angaben hat Kim Jong-il niemals gekotet. Ja, ja. was ich bemerkenswert finde. Aber hast du das nicht mal erzählt in der Vergangenheit? Deswegen bin ich auch relativ schnell auf ihn gekommen, dass es da diese Ausstellungen gibt von Sachen, wo er vorbeigekommen ist und irgendwelche Wunde gewirkt hat. Und da war doch auch er hat das erste und einzige Mal eine Waffe in die Hand genommen, genau, hat irgendwo hingeschossen und hat mit Bullseye. Zwei Schüssen drei Bullseye getroffen. Ja, der hält ja für alles Weltrekorde quasi. Also für alle denklichen Sportarten. Der nächste Hinweis ist vergleichsweise unspektakulär. Während meine Untergebenen hungerten, trank ich einmal eine Flasche Cognac für 1,2 Millionen Dollar. Wow. Und der schönste zum Schluss. Zu meiner Geburt erschien neben einer Schwalbe ein doppelter Regenbogen am Himmel. Aber nicht nur das, es ging sogar ein neuer Stern auf. Das ist doch schön, oder? Weißt du, womit ich eigentlich jetzt noch gerechnet hätte, mit welchem Hinweis? Irgendwas um den Film Team America herum. Das ist tatsächlich, da stirbt er ja, indem ihn eine Katze frisst, gell? Stimmt! Was denn, ja? Stimmt, ich wusste jetzt gar nicht mehr, wie er ausgeht. Dann der Sache, Team America ist ja ein von den South Park-Machern ein Puppenspiel im Prinzip. Also ja. Du siehst auch dauernd die Fäden von diesem amerikanischen Sondereinsatzkommando und der Kim Jong-il ist quasi der Bösewicht, der Antagonist und am Schluss ist es so, dass er quasi die haben einfach eine Katze ins Set gelassen und dann wird er von der Katze gekillt. Das ist so blöd. Wahrscheinlich siehst du noch irgendwo wie so ein Stück Wurst oder so oder Katzenfutter so super reingestopft ist, dass die Katze da voll drauf geht. Ein Wurstmännlein. Ja, da gibt es auch eine der geilsten Sexszenen in der Geschichte der Menschheit, ist da auch. Es gibt, glaube ich, eine 5-minütige Szene, wo der Held kotzt, was halt einfach nur noch absurd ist. Ganz toller Film. Schön. Vielen Dank, Matze. Dankeschön, Matze. Das war schön. So. Ja. Jürgen, kannst du jetzt bitte auch noch sagen, dass das voll schön war? Das war voll schön, danke. Das ist nämlich jetzt extra ein Stern aufgegangen für diese Folge. Oh. Ja. Ich gehe jetzt noch ein paar Hole-in-Ones schlagen. Ja. Na dann. Bitte keinerlei Details über dein Sexualleben. Na dann, Leute, alle Winamp benutzen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Da. Tschüss.